Wie sah denn nun diese erste Phase der Täuferherrschaft in Münster aus? Was wurde überhaupt verändert? Die erste Phase war sehr, sehr dramatisch, denn die alte Stadtverfassung mit Ratsobrigkeit stand im Widerspruch zur Prophetenherrschaft. Jan Matthies war Mitte Februar auch in Münster erschienen. Jan van Leyden war schon seit Mitte Januar in der Stadt. Und Rat, Prediger und Propheten haben eine gemeinsame Regierung gebildet, aber es wurde von Fall zu Fall immer problematischer, wer nun eigentlich das Sagen hat. Die Propheten, vor allem Jan Matthies, haben sich von ihrer Intuition leiten lassen und haben es nicht immer verstanden, beim Rat und bei der eher traditionell orientierten Bürgerschaft mit ihren Vorstellungen durchzukommen. Dadurch sind gravierende Konflikte entstanden. Es wurde erst einmal die Gütergemeinschaft eingeführt. Es wurde auch durch Befehl des Jan Matthies das gesamte Ratsarchiv verbrannt. Jan Matthies hatte die Vorstellung, man muss sich ganz von der Geschichte und Vergangenheit trennen, um sich für die Zukunft zu öffnen. Das ist eine Katastrophe für die Stadtgeschichtsforschung, denn mittelalterliche Quellen sind in Münster kaum noch vorhanden. Aber daran haben sich Konflikte entzündet, denn einer der führenden Bürger sagte, die Propheten müssen wohl einen Teufel im Leib haben, denn sie haben wohl erkannt, dass wenn man sich ganz von der Welt verabschiedet, dann wird man auch für die Umwelt unverständlich und verliert alle Möglichkeiten für Bündnispartner zu gewinnen. Einer dieser führenden Bürger hat das mit dem Leben bezahlt. Jan Matthies hat ihn getötet. Das war keine geplante Hinrichtung. Es war ein dramatischer Akt einer Bestrafung und er hat ihn schließlich erschossen. Jan van Leyden hat dann gesagt, er soll wieder gesund werden. Also die Propheten waren wohl auch uneins, was Gott nun vorhat mit der Stadt und mit ihrem Regiment. Nun hat Jan Matthies dann für Ostern 1534 sogar die Wiederkunft Christi in Münster angekündigt. Ja, diese Ankündigung war schon älter. Seit der Hochzeit der Reformation Mitte der 1520er Jahre wurde mit der Christusherrschaft ab Ende 1533 gerechnet. Das sind Berechnungen, die auf mittelalterliche Vorstellungen der Wiederkunft Christi zurückgehen. Man hat sich genau auf das Jahr 1533 festgelegt. Es wurde dann noch einmal verschoben auf Ostern 1534. Das war der späteste Termin. Jan Matthies hat sich als Prophet der Wiederkunft Christi verstanden. Christus kam nicht. Jan Matthies hat die Stadt verlassen. Der Fürstbischof hatte inzwischen die Belagerung aufgebaut. Jan Matthies ist mit einigen Getreuen in die Hände der Belagerer gefallen und wurde am Ostertag am 5. April 1534 getötet. Möglicherweise hat er sich als Zeuge der Wiederkunft Christi verstanden und sein Tod war nach der Apokalypse des Johannes eine Vorbedingung der Wiederkunft Christi. Das heißt also, er sah sich als einer der beiden Zeugen, die dort angekündigt wurden, vor der Wiederkehr Christi. Ja. Denn zur gleichen Zeit saß ja in Straßburg Melchior Hoffmann im Gefängnis, der als der sogenannte erste Zeuge angesehen wurde allgemein. Was veränderte sich in der Täuferstadt nach dem Tod des ersten Propheten? Jan van Leyden war nun der verantwortliche Prophet. Er hat die Situation umgedeutet. Man sollte nicht mehr passiv auf die Wiederkunft Christi warten, sondern seine Vorstellung war, Münster sollte ein Vorbild sein für die Welt. Also er ändert das Konzept. Ja, absolut. Und das war das Konzept, was dann durchtrug bis zum Ende. Die Änderung bedeutete aber eine Verknüpfung des alten reformatorischen Konzeptes, nämlich dass die Stadt selbst sich verändern muss, mit der Endzeiterwartung, nämlich dass Gott wiederkommt und die Weltregierung übernehmen wird in einem Friedensreich. Das heißt, hier in dieser Perspektive Münster als Vorbild für die Welt verschmilzt die radikal-reformatorische Stadtreformation mit der Endzeiterwartung. Und es kommt dann im Juli 1534, das wird immer als besonders spektakulär hervorgehoben, vor allem in Verfilmungen dieses Themas, in der Täuferstadt zu einer neuen Ehegesetzgebung. Wie sah die aus? Jan van Leyden hat das verkündet und die Prediger waren zunächst dagegen. Man hat 8 Tage darüber diskutiert, das aber dann doch angenommen. Jan van Leyden war davon überzeugt, dass man die Ehe als Grundordnung der Gesellschaft einführen musste. Das heißt, nach Gottes Willen sollten Mann und Frau in der Ehe zusammenleben. Das Problem war, dass in der Stadt nur etwa 2000 Männer, aber 5.500 Frauen lebten, sodass viel zu wenig Männer für eine normale Eheordnung vorhanden waren. Nach dem Vorbild des Alten Testaments hat man dann die Mehrehe zugelassen. Ein Mann sollte und durfte mehrere Frauen heiraten. Umgekehrt war das nicht möglich, also die Mehrehe für die Männer. Die Vorstellung wurde später revidiert und abgeändert, indem dann auch Scheidungsrecht der verheirateten Frauen, die gegen ihren Willen verheiratet worden waren, zugelassen wurden. Das heißt, die Gesellschaft in Münster war am Ausprobieren und das waren keine Betonköpfe, sondern sie haben ihre Revolution, ihre Gesellschaftsveränderung als einen Prozess verstanden. Und Jan van Leyden ging als Vorbild voran und nahm dann gleich 16 Frauen, 16 Ehefrauen. Und es kam noch was anderes dazu. Jan van Leyden wurde nun zum König ausgerufen. Er war König des Königreichs der Täufer in Münster und verstand dieses Königtum als ein universales Königtum. Sie haben das vorhin schon mal angedeutet, denn er wollte ja Münster zum Vorbild für die Welt machen und von Münster aus auf die Welt wirken. Da hat man in diesem Zusammenhang auch versucht, eine Missionskampagne zu starten für die Nachbarstädte, die aber nicht besonders glücklich ausgegangen ist. Ja, zunächst. Jan van Leyden hat wohl 16 Frauen geheiratet, aber im Laufe der Zeit. Das heißt, im Herbst hatte er erst 4, dann 6 und erst im Frühjahr 1535 16 Frauen. Aber seine Vorbildfunktion war wichtig, denn die Männer waren gar nicht so begeistert von der Mehrehe. Sie haben sich damit nur Probleme gemacht. Jan van Leyden wurde dann im September nach dem zweiten abgewehrten Sturmversuch der Belagerer zum König ausgerufen. Ein neuer Prophet, Johann Dusenschur, hat gesagt, Jan van Leyden soll König sein. Man hat sich berufen auf die kleinen Propheten Jeremia, Ezechiel, in denen von einem einzigen König, der über alle auf Erden herrschen soll, am Ende der Zeiten gesprochen wird. Jan van Leyden hat durch seine Boten, die er im Oktober 1534 nach Soest, Warendorf, Coesfeld und Osnabrück geschickt hat, versucht, das Gesellschaftsprojekt von Münster in andere Städte zu tragen. Das war wirklich die einzige Chance, die Münster hatte, Bündnispartner zu gewinnen. Aber die Boten sind ergriffen worden. Warendorf wurde eine Woche von den Täuferboten beherrscht. Die haben dort predigen dürfen, aber der Fürstbischof hat Truppen hingeschickt. Die Stadt wurde schneller besetzt, als das in Münster möglich war. Und da wurde der Garaus gemacht. Damit scheiterte eigentlich das Projekt von Münster. Die Täufer in Münster haben dann im Spätherbst noch versucht, bewaffnete Hilfe aus Holland zu mobilisieren. Aber die niederländischen Täufer waren selbst zu schwach. Sie haben sich wohl teilweise bewaffnet, aber zu einem Zug zur Befreiung Münsters konnten sie nicht aufbrechen. Dazu haben ihre Kräfte nicht ausgereicht. Und es war dann vor allem Heinrich Kresbeck, einer, der die Stadt verlassen konnte, einer der wenigen, der als Überlebender aus der Stadt herauskam, der dann zur Eroberung der Stadt eine entscheidende Rolle gespielt hat, indem er die Schwachstellen sozusagen in der Sicherung der Stadt verraten konnte. Aber was geschah nun mit dem Täuferkönig Jan van Leyden und seinen führenden Täufern, nachdem man die Stadt eingenommen hatte? Bei der Eroberung der Stadt sind die meisten Männer getötet worden, etwa 650 Getötete, die sich noch zuvor verteidigt hatten. Einzelne wurden dann in den folgenden Tagen hingerichtet, auch einige führende Frauen. Die Stadt war menschenleer, weil die Frauen vertrieben, die Männer umgebracht waren. Man hatte drei Hauptgefangene, Jan van Leyden, Bernd Knipper-Dolling, den Bürgermeister der Täufer, und Bernd Krechting, einen ehemaligen Priester, der zu einer Führungsfigur aufgestiegen war. Aber das waren nur drei stellvertretende Führer. Man hätte noch mehr Führer verantwortlich machen können. Man brauchte aber für eine Schauhinrichtung nur diese drei Köpfe. Die hat man ein halbes Jahr im Kerker gefangen gehalten und sie dann im Januar 1536, ein halbes Jahr nach Eroberung der Stadt, auf dem Prinzipalmarkt, auf dem Markt der Stadtmünster, ja, vor dem Rathaus hingerichtet. Und ihre toten Körper wurden in Eisenkäfige aufrecht festgebunden und zur ewigen Abschreckung an den Turm der Lambertikirche gebunden. Und dort kann man diese Käfige bis heute noch sehen in Münster. Ja, die Käfige sind ein warnendes Zeichen des Fürstbischofs gewesen, nie wieder eine Stadtgesellschaft, eine Stadtrevolution einzuführen gegen die Reichsgesetze. Und so hängen sie heute noch da.